بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Herrscher am Tage des Gerichts. Ihm allein dienen wir und ihn allein flehen wir in Hilfe. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus dieser Sitzung hervorgehen mit mehr Wissen, als wir hineingekommen sind. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns von den Türen seiner Barmherzigkeit eröffnet, auf dass wir seine Worte nicht nur verstehen, sondern auf dass wir seine Worte auch in die Tat umsetzen. Denn das ist der Sinn, warum wir uns in diesen Sitzungen treffen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, im Hadith, der bis zu ihm authentisch überliefert worden ist, er sagte: مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بِيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Jedes Mal, wenn eine Gruppe sich in einem der Häuser Allahs versammelt, Allahs Buch lesen und lernen, steigt auf sie die Ruhe hinab, hüllt sie die Barmherzigkeit ein, umgeben sie die Engel und Allah erwähnt sie bei denen, die bei ihm sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist auch Zeuge, dass wir uns in diesem Haus versammelt haben, um sein Buch zu studieren. Und wir hoffen, dass jeder von uns eine reine Absicht hat, sodass wir aus diesen Sitzungen hervorgehen mit Früchten. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Taten in die rechte Waagschale einlegt. Denn wenn man in diese Sitzungen geht und keinen Ikhlas hat, sondern um irgendetwas zu tun, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht mag, dann geht man aus der vielleicht hervor, ohne dass diese Taten irgendeine Frucht getragen haben. Die Verse, die wir uns heute anschauen wollen, sind die Verse 83 bis 86 von Surat al-Baqarah. In der ungefähren Übersetzung, oder besser gesagt, in der Übersetzung der Bedeutungen der Worte Allahs, heißt es im Deutschen: Und als wir mit den Kindern Israels ein Abkommen trafen, dient keinem außer Allah. Und zu den Eltern sollt ihr gütig sein, und zu den Verwandten, den Weisen und den Armen. Und sagt Gutes zu den Menschen, verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe. Danach kehrtet ihr euch, bis auf wenige von euch, ab. Ihr seid ja Widerstrebende. Und als wir mit euch ein Abkommen trafen, vergießt nicht gegenseitig euer Blut und vertreibt euch nicht selbst aus euren Wohnstätten. Hierauf habt ihr euch dazu bekannt und ihr seid dafür Zeugen. Und dennoch seid gerade ihr es, die euch selbst gegenseitig tötet und eine Gruppe von euch aus seinen Wohnstätten vertreibt, indem ihr einander in Sünde und feindseligem Vorgehen gegen sie beisteht. Und wenn sie als Gefangene zu euch kommen, so kauft ihr sie los, wo euch doch ihre Vertreibung verboten worden ist. Glaubt ihr denn an einen Teil der Schrift und verleugnet einen anderen? Wer von euch aber solches tut, dessen Lohn ist nur Schande im diesseitigen Leben. Und am Tag der Auferstehung werden sie der schwersten Strafe zugeführt werden. Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut. Das sind diejenigen, die das diesseitige Leben für das Jenseits erkauft haben, deshalb wird ihre Strafe nicht erleichtert werden und ihnen wird keine Hilfe zuteil. Wir gehen zurück zum Vers 83. Und als wir mit den Kindern Israels ein Abkommen trafen, und als Allah subhanahu wa ta'ala mit den Kindern Israels, die Kinder von Ja'qub a.s., Ja'qub ist Israel, ein Abkommen trafen. Abkommen auf Arabisch, Mithaq, haben wir gesagt, bedeutet nicht nur einfach ein Vertrag, sondern ein Abkommen, das gestärkt worden ist durch Eide. Das heißt, sie haben nicht nur versprochen, sondern sie haben geschworen, dass sie dies einhalten werden. Und gemeint sind hier eventuell die 10 Gebote, die den Kindern Israels gegeben worden sind, oder die ihnen auferlegt worden sind, oder zumindest ein Teil von diesen 10 Geboten. Und diese 10 Gebote die hat Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran erwähnt. Und zwar in Surat Al-An'am. In Surat Al-An'am, das ist die Surah Nummer 6, wenn wir dort mal aufschlagen, im Vers 151 und Vers 152 und Vers 153, wenn wir die Verse mal vorlesen, dann achtet mal auf meine, oder ich zähle mal dann mit, ja, und dann wissen wir, was die 10 Gebote sind. Sag, kommt her, ich will euch verlesen, was euer Herr euch verboten hat. Ihr sollt ihm nichts beigesellen. Ash-Shirk, das ist die erste Sache. Und das ist auch im, bis zu heutzutage in dem Tora und Evangelium, ist das erste Gebot, La ilaha illallah. Ihr sollt ihm nichts beigesellen. Und zu den Eltern gütig sein, Nummer 2. Und tötet nicht eure Kinder aus Armut, Nummer 3. Wir versorgen euch und auch sie. Und nähert euch nicht den Abscheulichkeiten, 4. Und was von ihnen offen und was verborgen ist. Und tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat zu töten, außer aus einem rechtmäßigen Grund, Nummer 5. Dies hat er euch anbefohlen, auf das ihr begreifen möget. Und nähert euch nicht dem Besitz des Waisenkindes, außer auf die beste Art, Nummer 6, bis es, also das Waisenkind, seine Vollreife erlangt hat. Und gebt volles Maß und Gewicht in Gerechtigkeit, Nummer 7. Wir erlegen keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Und wenn ihr euer Wort gebt, dann seid gerecht, 8. Und auch wenn es sich um einen Verwandten handelt. Und haltet euren Bund gegenüber Allah, Nummer 9. Dies hat er euch anbefohlen, auf das ihr bedenken möget. Vers 153. Und er hat euch anbefohlen, dies ist mein Weg, ein gerader, so folgt ihm. Das ist Nummer 10. Und dann geht es weiter in dem Vers. Also, und als wir mit den Kindern Israels ein Abkommen trafen, dient keinem außer Allah und zu den Eltern sollt ihr gütig sein. Auf Arabisch, وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ. Das kann in zwei Möglichkeiten übersetzt werden. Entweder als Befehl dient keinem außer Allah oder während ihr niemandem außer Allah dientet. Und in der Lesart von Hamza Kisai und Ibn Kathir heißt es La ya'buduna illallah. Das heißt, und als wir mit den Kindern Israels ein Abkommen trafen, während sie keinem anderen dienten außer Allah. Und beides ist vom Prophet Sallallahu uns verlesen worden. Na, und zu den Eltern sollt ihr gütig sein. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt, dass wir zu den Eltern gütig sein sollen, dann ist es, wie der Sheikh Abu Bakr al-Jazair gesagt hat, die Pflicht eines jeden gläubigen Menschen zu fragen, wie soll man das tun? Oder genauso, dient niemandem außer Allah, wie sollen wir das tun? Denn wie Allah subhanahu wa ta'ala gedient werden möchte, das hat er uns durch seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt. Und zu den Eltern sollt ihr gütig sein. Gütigkeit zu den Eltern, das beinhaltet natürlich unzählige Dinge, die wir nicht alle aufzählen können. Allerdings können wir ein paar davon erwähnen. Erstens, dass man das Gute zu ihnen bringt. Zweitens, dass man das Schlechte von ihnen abwehrt, selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind. Selbst wenn es nur ist, dass man nicht zu ihnen sagt, uff, wie es in Surat al-Isra erwähnt worden ist. Dass man ihnen gehorcht, solange es, was sie sagen, nicht gegen die Gebote von Allah und den Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehen. Dass man mit ihnen in guter Art und Weise umgeht. Und dass man diejenigen, mit denjenigen Kontakt hält, durch die man durch ihre Eltern verbunden wird. Denn es kann sein, dass die Eltern Kontakt haben mit Menschen, dass man auch mit diesen Menschen Kontakt hält. Dass man die Freunde der Eltern mit ihnen in Kontakt steht. Und das gilt selbst nach dem Tode der Eltern, dass man weiterhin die Freunde mit ihnen in Kontakt hält, der eigenen Eltern. Das sind Sachen, die alles zu Birr al-Walidain gehören, dem Gütigsein gegenüber den Eltern. Und zu den Verwandten, den Weisen und den Armen sollen wir also auch gütig sein. Die Verwandten, wie kann man zu ihnen gütig sein? Indem man die Verwandtschaftsbande pflegt und ihnen hilft, wenn sie etwas brauchen, und zwar soweit man eben kann. und den Weisen. Der Weise ist jemand, der seinen Vater verloren hat, während er noch nicht sein Pubertätsalter erlangt hat. Und den Armen. Der Arme in diesem Vers ist al-Miskin. Und es gibt im Arabischen zwei Worte, die für den Armen erwähnt werden, beziehungsweise Bedürftigen. Eine ist Miskin und das andere ist Faqir. Und beides hört man und beides wird als arm übersetzt oder bedürftig. Wie dem auch sei, manche Linguisten haben gesagt, dass es zu der Kategorie von Worten gehört, die, wenn sie zusammen erwähnt werden, verschiedene Bedeutungen haben, und wenn sie nicht zusammen erwähnt werden in einem Kontext, dass sie dann verschiedene Bedeutungen, dass sie dann eben die gleiche Bedeutung haben können. Und da gibt es einige Beispiele dafür. Wie gesagt, also das erste ist Miskin und Faqir. Man sagt auf jeden Fall in Surat al-Tawbah, wo Allah subhanahu wa ta'ala die 8 Kategorien von Menschen erwähnt, denen man Sadaqa geben darf, oder Zakat auch geben darf. Dort hat er gesagt, innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin. Also Sadaqa gibt man für die Fuqara, für die Armen und die Masakin, jetzt kann man sagen Bedürftigen. Jetzt muss man bei der Übersetzung ein anderes Wort finden. Denn Al-Faqir und Al-Miskin in diesem Vers sind zwei verschiedene, denn sonst macht es keinen Sinn, zwei gleiche Arten von Menschen im gleichen Vers zu erwähnen. Wenn allerdings diese beiden Worte nicht gleichzeitig erwähnt werden, dann können sie durchaus die gleiche Bedeutung haben. Imam al-Shafi'i, rahimahullah, und auch viele Linguisten haben gesagt, dass Al-Miskin, was meistens übersetzt wird als der Bedürftige und Faqir, der Arme, Al-Miskin ist der Bedürftige, dessen Bedürftigkeit, also das ist noch nicht, was die Fuqara gesagt haben, nur sprachlich gesehen, das ist jemand, dessen Bedürftigkeit ihn schon erniedrigt. Und jetzt Imam al-Shafi'i und viele Fuqaha und Linguisten haben gesagt, dass der Zustand des Miskin noch weitaus schlimmer ist als der Zustand des Faqir. Das wäre also eine Unterscheidung, die sie gemacht haben. Na. Ich mag noch zwei Hadithe erwähnen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, und zwar in Bezug auf die Weisen, die wir gesagt haben. Der Prophet, oder ein Hadith in Bezug auf die Weisen und ein Bezug auf die Armen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: "As-sa'i 'ala al-armala wal-masakin kal-mujahidi fi sabilillah." وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. الحديث حسن صحيح. Das heißt, derjenige, der sich darum beeilt, sich um die Witwen und die armen Menschen zu kümmern, ist wie der Mujahide auf dem Weg Allahs und wie derjenige, der nachts betet und tagsüber fastet. Und in Bezug auf diejenigen Menschen, die sich um die weisen Menschen kümmern, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Ana wa kafil al-yatim ka hatayn fi al-jannah wa ashara bis-sabbaba wal-wusta wa farraqa baynahuma qalila." Das heißt, ich und derjenige, der sich um die Weise kümmert, sind wie diese beiden im Paradies, und er zeigte mit seinem Zeigefinger und seinem Mittelfinger und machte zwischen ihnen einen kleinen Spalt. Und sagt Gutes zu den Menschen: "Wa qulu lin-nasi husna" oder Hasana, je nach Lesart. Das beinhaltet, dass man zu den Menschen nichts Schlechtes sagen darf und auch sie nicht beleidigen darf. Und wir nehmen zur Kenntnis, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht hier gesagt hat, und das müssen wir uns bewusst machen, dass er nicht gesagt hat, sagt zu den Muslimen Gutes, sondern er hat gesagt, Qulu linnas, sagt zu allen Menschen Gutes, seien es Muslime oder Nicht-Muslime. Verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe. Und jedes Mal, wenn Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, wie man das Gebet verrichten soll, die Abgabe entrichten soll, bedeutet das natürlich, dass man auch wissen muss, wie man das tut. Und entrichtet die Abgabe. Die Frage ist, welche Menschen heutzutage oder welcher Staat heutzutage sorgt dafür, dass der Zakat eingesammelt wird von den Muslimen? Denn wenn der Zakat eingesammelt worden wäre oder würde und er tatsächlich zu den Menschen kommen würde, die es benötigen, dann gäbe es keine armen Menschen auf dieser Welt. Okay? Und die Tatsache, dass es arme Menschen gibt, bedeutet, dass es genug Menschen gibt und dass es sicher, die ihre Zakat nicht bezahlen oder nicht vollständig bezahlen oder vielleicht nicht einmal wissen, dass sie es bezahlen müssen und Allah ahnen, wie viele Möglichkeiten es noch gibt. Und welcher Staat der Welt befiehlt seinen Staatsbürgern das Gebet zu verrichten? Also richtig befehlen, dass wenn sie es nicht verrichten, würden sie dafür bestraft. Also es ist nicht der Rede wert, die Anzahl von Staaten, die so etwas machen. Danach kehrtet ihr euch ab, bis auf wenige von euch. Das heißt, die meisten haben diesen Vertrag von den Kindern Israels gebrochen. Ihr seid ja Widerstrebende. Und Allah subhanahu wa ta'ala, hier ist eine Genauigkeit, bis auf wenige von euch, damit wir nicht denken, dass eben alle Kinder Israels so gehandelt haben. Nein, unter ihnen gab es auch rechtschaffende Menschen, die an den Propheten Musa a.s. geglaubt haben und gottesfürchtig waren und gebetet haben. Das Wichtige für uns Muslime heutzutage ist, dass dies alles, was Allah hier erwähnt hat im Vers, hat er den Kindern Israels schon damals aufgetragen und das hat er uns sowieso erst recht schon aufgetragen. Und nicht nur einfach, weil das eine das andere impliziert, sondern weil der Koran eben zum Propheten offenbart wird, ja, sondern weil Allah subhanahu wa ta'ala diese Sachen direkt erwähnt hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat in Surat al-Nisa direkt diese Sachen erwähnt mit noch mehr. Aber er hat mit dem Unterschied, er hat uns direkt angesprochen. Und zwar, ich lese euch einmal nochmal den Vers vor und dann lese ich euch den zweiten Vers vor und werdet ihr sehen die Ähnlichkeit. Und als wir mit den Kindern Israels ein Abkommen trafen, dient keinem außer Allah und zu den Eltern sollt ihr gütig sein und zu den Verwandten, den Weisen und den Armen und sagt Gutes zu den Menschen, verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe. Und jetzt lesen wir in Surat An-Nisa, Surah Nummer 4, im Vers 36. Und dient Allah und gesellt ihm nichts bei und zu den Eltern sollt ihr gütig sein und zu den Verwandten, den Weisen, den Armen, dem verwandten Nachbarn, dem fremden Nachbarn, dem Gefährten zur Seite, dem Sohn des Weges und denen, die eure rechte Hand besitzt. Allah liebt nicht, wer eingebildet und prahlerisch ist. Die Sachen sind erwähnt und noch mehr dazu. Insofern bestätigt es, was wir gesagt haben, dass sowieso, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Kinder Israels tadelt aufgrund dessen, was sie unterlassen haben, dann müssen wir erst recht darauf achten, dass wir nicht die gleichen Fehler begehen wie die Kinder Israels, weil wir jetzt schon jemanden gesehen haben, wie er verfehlt hat und zurechtgewiesen worden ist. Und wir sollten wissen, dass wenn jemand sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, das Glaubensbekenntnis ausspricht und sagt, ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der Anbetung würdig ist, außer Allah, und dass der Gesandte Muhammad s.a.w. der Gesandte Allahs ist, dann muss man wissen, dass man somit den Vertrag eingegangen ist, den Allah subhanahu wa ta'ala von den Muslimen und von den Kindern Israels vorher abgenommen hat oder genommen hat oder mit ihm gemacht hat. Na. Und als wir mit euch ein Abkommen trafen, und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt jetzt wieder eine Verfehlung der Vorfahren der Kinder Israels. Und als wir mit euch ein Abkommen trafen, vergießt nicht gegenseitig euer Blut und vertreibt euch nicht selbst aus euren Wohnstätten. Hierauf habt ihr euch dazu bekannt und ihr seid dafür Zeugen. Und der Sheikh sagte, dass diese Abnahme oder die Zeugen, das Bezeugnis hat stattgefunden beim Berg At-Tur oder auf dem Berg At-Tur. Was ist geschehen? Wie wir gesagt haben, wurden die Juden von Jerusalem vertrieben durch die Römer, die Christen, weil die Christen gesagt haben, dass sie haben die Juden vertrieben, weil sie geglaubt haben, dass die Juden ihren Gott gekreuzigt haben und deswegen sind die Juden dann zerstreut geflohen. Und ein Teil von den Juden hat sich niedergelassen in der damaligen Stadt, wie sie eben damals hieß, Yathrib. Und sie wurde, ja, wie wir wissen, durch unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam selbst umgenannt in Al-Madina Al-Munawwara oder Al-Madina. Wenn man sagt Al-Madina, heißt es die Stadt. Wenn man sagt Al-Madina Al-Munawwara, heißt es die erleuchtete Stadt. Und Medina, die Bewohner von Medina, stammen ursprünglich aus zwei Stämmen. Oder die, also sie bilden, zwei Stämme bilden eigentlich die Ureinwohner von Al-Madina. Und zwar Al-Aus und Al-Khazraj. Nochmal, Al-Aus und Al-Khazraj. Und die Juden, wie wir schon öfter erwähnt haben, bestanden aus drei Stämmen. Die Juden, die sich in Medina niedergelassen haben, waren von drei Stämmen. Und zwar Banu Qaynuqa', Banu An-Nadir und Banu Qurayza. Das waren die drei Stämme der Juden. Al-Aus und Al-Khazraj, die beiden Ureinwohnerstämme von Al-Madina, führten gegeneinander Kriege, manchmal bis zu 40 Jahre lang. Und die Juden, damit sie ein festes Bein hatten in Medina, sind sie Verträge eingegangen mit Al-Aus und Al-Khazraj, sodass sie nicht von den Ureinwohnern selbst vertrieben werden konnten. So haben sie mit Al-Aus und Al-Khazraj Verträge gemacht. Aber nicht alle mit allen, sondern Qaynuqa', sie haben mit Al-Khazraj einen Vertrag eingegangen. Und Banu Nadir und Banu Qurayza mit Al-Aus. So war es dann so, dass jedes Mal, wenn Al-Aus und Al-Khazraj sich bekriegt haben, haben natürlich die Juden mitgekämpft. Die einen auf der einen Seite und die anderen auf der anderen Seite. Und haben sich gegenseitig umgebracht. Und jetzt lesen wir weiter mal die Verse. Und als wir mit euch ein Abkommen trafen, vergießt nicht gegenseitig euer Blut und vertreibt euch nicht selbst aus euren Wohnstätten. Und das ist die Sache, die sie übertreten haben. Durch den Kampf, durch den Vertrag, den sie eingegangen sind, Al-Aus und Al-Khazraj. Hierauf habt ihr euch dazu bekannt und ihr seid dafür Zeugen. Dennoch seid gerade ihr es, die euch selbst gegenseitig tötet und eine Gruppe von euch aus seinen Wohnstätten vertreibt, indem ihr einander in Sünde und feindseligem Vorgehen gegen sie beisteht. Sie hatten von Allah subhanahu wa ta'ala zwei Pflichten auferlegt bekommen. Die eine ist, dass die Juden sich nicht gegenseitig umbringen dürfen. Und ihr müsst wissen, und was sich bewusst machen, gemeint mit Juden ist jetzt die Kinder Israels, gemeint sind damals die damaligen Muslime. Sie waren nicht als Muslime, ja, wenn sie sich an die Tora gehalten haben. Weil wir glauben ja nicht, dass Musa mit einer anderen Religion gekommen ist als Muhammad, sondern der gleiche Glauben. Und nun, sie heißen eben Kinder Israels, weil Allah subhanahu wa ta'ala sie so angesprochen hat. Und weil sie eben die Kinder von Israel sind. Na, die zweite Sache ist, die ihnen auferlegt worden ist, dass wenn ein Jude in Gefangenschaft ist, dass sie alles in der Welt dafür tun, dass er freikommt und ihr Hab und Gut einsetzen, dass niemals ein Jude in Gefangenschaft ist bei einem Feind. Und diese zwei Sachen wurden ihnen auferlegt. Dennoch seid gerade ihr es, die euch gegenseitig tötet und eine Gruppe von euch aus seinen Wohnstätten vertreibt, indem ihr einander in Sünde und feindseligem Vorgehen gegen sie beisteht. Und wenn sie als Gefangene zu euch kommen, kauft ihr sie los, wo euch doch ihre Vertreibung verboten worden ist. Das haben sie also erfüllt. Sie kaufen ihre Gefangenen los, auch wenn sie dafür viele freilassen müssten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen das in der Schrift auferlegt. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala das Wichtige an diesem Ereignis und tadelt sie und sagt ihnen: Glaubt ihr denn an einen Teil der Schrift und verleugnet einen anderen? Und das ist eine gewaltige Aussage. Denn ihre Taten, dadurch, dass sie sich an einen Teil der Tora gehalten haben und einen anderen Teil vernachlässigt haben, weist es darauf hin, was ihre Herzen ist. Es weist darauf hin, als würden sie nur an einen Teil der Tora glauben und einen anderen Teil leugnen. Und ihr wisst, was das Urteil ist von einem Menschen, der an einen Teil der Schrift glaubt und an einen Teil der Schrift nicht glaubt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Ulaika humul kafiruna haqqa. Das sind die wahren Ungläubigen. Es gibt nicht etwas an einen Teil glauben oder einen Teil nicht glauben, denn das ganze Buch stammt von diesem einen Mann, von Musa, der Tora, und der Koran kommt von Muhammad, also ihm wurde es offenbart, Und was für einen Sinn macht es denn, an einen Teil seiner Worte zu glauben und einen anderen Teil zu leugnen? Die einzige Erklärung dafür ist, dass man einfach seinen Neigungen folgt und nur das vom Koran annehmen möchte, was einem gefällt. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala einen Vers, der uns zu denken gibt. Wer von euch aber solches tut, das heißt, an einen Teil der Schrift glaubt und einen Teil also umsetzt und einen anderen Teil leugnet und diesen anderen Teil nicht umsetzt, dessen Lohn ist nur Schande im diesseitigen Leben. Die Frage ist, welche Gemeinschaft auf dieser Welt erlebt eine größere Erniedrigung als die Muslime? Der Gelehrte sagte, es ist eine wunderliche Sache, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine kleine Gruppe von Juden die Oberhand gegeben hat über eine Milliarde Muslime auf dieser Welt. Allah subhanahu wa ta'ala wollte uns damit zeigen, dass seine Verse eine Realität finden und tatsächlich in die Tat umgesetzt werden. Die Muslime heutzutage setzen nicht das um, was im Koran ist. Welche der islamischen Staaten, ich sage nicht setzt um, was im Koran ist, sondern behauptet zumindest, den Islam in die Tat umzusetzen. Das ist 1, 2, 3 von wie vielen islamischen Ländern. Also nur behauptet, davon abgesehen, dass sie überhaupt das... Und wie viele von ihnen sagen offenkundig, dass die Scharia, die islamische Gesetzgebung, nicht ihre Grundlage ist. Also offensichtlich den Menschen sagen, wir regieren nicht nach dem Islam. Und jetzt, das ist eigentlich auch eine Sache, wo uns zeigt, dass diese Worte von Allah subhanahu wa ta'ala kommen und dass wir gar keine Zweifel haben, dass dieser Koran von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Denn all das, was jetzt geschieht, ist hier in diesen Versen eigentlich beschrieben. Und diese Erniedrigung, die Muslime erleben, hängt nur davon ab, wie die Ulama gesagt haben, aufgrund dieser Verse, dass die Muslime sich entfernt haben vom Buch Allahs. Allah sagt, ich sage es noch einmal, glaubt ihr denn an einen Teil der Schrift und verleugnet einen anderen? Ihr wisst, die Ulama unterscheiden zwischen Al-Kufr al-Amali und Al-Kufr al-I'tiqadi. Das heißt, der Kufr in Bezug auf die Taten und der Kufr in Bezug auf den Glauben. Wer Kufr hat in Bezug auf den Glauben, der ist natürlich kein Muslim. Aber auch in den Taten gibt es Kufr. Ich mache nur eine Sache einmal deutlich und klar. Zum Beispiel, wenn jemand glaubt, dass dass Allah subhanahu wa ta'ala einer von dreien ist, ja, dann hat er das geglaubt, weil er es ja auch sagt zum Beispiel, ja, und dann ist er natürlich kein Muslim, ein Kafir, keine Frage. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand etwas ausspricht, was Kufr ist, aber nicht daran glaubt, wie im Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat, über einen Mann, der in der Wüste sein Kamel verloren hat und auf dem Kamel war seine ganze Versorgung und er hat schon aufgegeben, dass sein Kamel irgendwann wieder auftauchen wird und hat sich einfach in den Sand gelegt und aufgegeben. Er weiß nicht mehr, was er machen soll. Und schläft ein und wacht auf und sieht das Kamel wieder vor sich mitsamt dem Proviant. Und er sagt dann aus unglaublicher Freude, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Das heißt, er sagt, O Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Er verwechselt also aufgrund seiner riesigen Freude, die er empfunden hat, weil er seinen Kamel wieder gefunden hat und so durch vom Tod gerettet worden ist. Diese Aussage ist Kufr. Diese Aussage ist, sagt man, Kufr Amali, das heißt ein Kufr in Form von Taten. Aber sicherlich hat dieser Mensch das nicht geglaubt, sondern er hat es falsch gesagt aufgrund von seiner riesigen Freude, die er empfunden hat. Er hat sich versprochen. Und insofern ist er kein Kafir. Das ist der Unterschied. Aber ihr seht, dass der Zusammenhang zwischen Al-Kufr Al-Amali des Handels, Kufr des Handels und Kufr des Glaubens ist sehr, sehr groß. Ist sehr, sehr groß und der Zusammenhang ist sehr, sehr stark. Und deswegen ist es gefährlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier gesagt hat, nur weil die Juden den Teil der Schrift umgesetzt haben, dass sie eben die Gefangenen freilassen. Aber sie haben den anderen Teil nicht umgesetzt, dass sie sich gegenseitig nicht vertreiben sollen aus den Wohnstätten und dass sie sich gegenseitig nicht töten sollen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, glaubt ihr denn an einen Teil der Schrift und verleugnet einen anderen? Wer von euch aber solches tut, dessen Lohn ist nur Schande im diesseitigen Leben. Und am Tag der Auferstehung, und das ist jetzt der zweite Teil, und am Tag der Auferstehung werden sie der schwersten Strafe zugeführt werden. Und das weist darauf hin, dass sie Kuffar sind. Denn nur die Kuffar werden der schwersten Strafe zugeführt. Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut. In der anderen Lesart von Nafi' und von Shu'bah und von Ibn Kathir und Ya'qub und Khalaf heißt es, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Das heißt, Allah ist nicht unachtsam dessen, was sie tun, die Juden tun, oder was ihr tut hier, was ihr Muslime tut, oder wenn er die Juden direkt anspricht, والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.